Erster Salomo wählte 70.000 Träger aus. Er wählte 80.000 Steinhauer im Gebirge aus. Er gab ihnen 3.600 Aufseher. Zweiter Salomo schickte eine Nachricht an König Huram von Tyros. Er bat Huram um Hilfe. Huram half früher schon seinem Vater David. Dritter Salomo will einen Tempel für Gott bauen. Er will dort Opfer bringen. Das Volk Israel soll das für immer tun. Vierter, der Tempel soll sehr groß sein. Unser Gott ist größer als alle anderen Götter. Fünfter, niemand kann ein Haus für Gott bauen. Der Himmel ist nicht groß genug für ihn. Salomo will nur einen Ort für Opfer bauen. Sechster, Salomo bittet um einen guten Handwerker. Er soll mit Gold, Silber und Stoffen arbeiten können. Er soll mit den Künstlern in Juda arbeiten. Siebter, Huram soll Holz vom Libanon schicken. Seine Leute können Bäume sehr gut fällen. Salomos Leute werden ihnen helfen. Achter, Salomo braucht sehr viel Holz. Das Haus für Gott soll groß und wunderbar sein. Neunter, Salomo bezahlt die Arbeiter mit Getreide. Er gibt ihnen auch Gerste, Wein und Öl. Zehnter, König Huram antwortete mit einem Brief. Er schrieb, Gott liebt sein Volk. Darum bist du jetzt König. Elfter, Huram lobte Gott. Gott hat Himmel und Erde gemacht. Er gab David einen klugen Sohn für den Tempelbau. Zwölfter, Huram schickt einen klugen Mann namens Huram Abi. Er kennt sich gut mit Handwerk aus. Dreizehnter, seine Mutter war aus Israel. Sein Vater war aus Tyros. Er kann mit Metall, Steinen und Stoffen arbeiten. 14. Salomo soll nun das Getreide und den Wein schicken. Das ist der Lohn für die Arbeiter. 15. Hurams Leute fällen die Bäume am Libanon. Sie bringen das Holz auf dem Meer nach Jaffo. Salomo bringt es dann nach Jerusalem. 16. Salomo zählte alle fremden Männer in Israel. Es waren insgesamt 153.600 Männer. 17. Er machte 70.000 Männer zu Trägern. 80.000 Männer arbeiteten als Steinhauer. 3.600 Männer waren die Aufseher.